Hello, good morning. Hallo und guten Morgen. Look at how beautiful verse 13 continues. Schau, wie schön es in Vers 13 weitergeht. It says, find the people who are weak in their faith and whack them one over the head and tell them it's their fault that they haven't been healed. Hier steht, finde die Menschen, die schwach in ihrem Glauben sind, schlag ihnen auf den Kopf und sage, dass es ihre Schuld ist, dass sie nicht geheilt wurden. I mean, it doesn't quite say it like that. Ich meine ganz so steht es nicht da. That's how many of us would like to say it. So würden viele von uns es gerne sagen. Look what he says. Schau, was es heißt. Tolerate the weakness of those in the family of faith. Duldet die Schwächen derer, die zur Glaubensfamilie gehören. Tolerate the weakness of those? I don't like weakness. Ihre Schwächen tolerieren? Ich mag Schwäche nicht. It's the strong that survive. Es sind die Starken, die überleben. Come on, get on with life, get over it. Komm schon, mach mit dem Leben weiter, komm darüber hinweg. No, the Bible says that those who are weak in the family of faith, we should actually tolerate them. Nein, die Bibel sagt, dass wir die Schwachen in der Glaubensfamilie sogar tolerieren sollen. Listen. Hör zu. I have found a beautiful key that helps me to do that. Ich habe einen wunderschönen Schlüssel gefunden, der mir hilft, dies zu tun. I keep telling me that if it wouldn't be for the kindness, the goodness and the grace and mercy of God, I would be pretty messed up today. Ich sage mir immer wieder, wenn es die Freundlichkeit, die Güte, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes nicht gäbe, wäre ich heute ziemlich am Ende. Think about it. Denk darüber nach. The more we remind ourselves that we are nothing else but a product of God's kindness and goodness, je mehr wir uns daran erinnern, dass wir nichts anderes als ein Produkt von Gottes Freundlichkeit und Güte sind, the more we will become tolerant to those who are weak among us. Umso mehr werden wir die Schwachen um uns herum tolerieren. Now, I do understand that there is another side of the coin and some people try to use that. Ich verstehe, dass es eine andere Seite der Medaille gibt und andere diese nutzen. But you know, that is their problem, not ours. Aber es ist ihr Problem, nicht unseres. Because you know, I understand that some people, they just said, you know what, I'm weak in the faith, you have to tolerate me, but they've been Christians for 30 years. Ich verstehe, dass manche Leute einfach sagen, wisst ihr, ich bin schwach im Glauben, ihr müsst mich tolerieren. Aber sie sind seit 30 Jahren Christen. I know that we experience that. Ich weiß, dass wir das erleben. But guys, that does not give us an excuse or a reason to ignore what the Bible is saying. Aber Leute, das ist keine Ausrede und kein Grund, um zu ignorieren, was die Bibel sagt. We have to be tolerant and kind to those who are weak among us. Wir müssen freundlich zu denen sein, die unter uns schwach sind. And if we truly love the weak, of course we will do what we can to bring them to strength. Wenn du die Schwachen wirklich liebst, wirst du natürlich alles tun, was du kannst, um sie zu stärken. The mother loves the weak little baby, but she will not be happy if the weak little baby still needs to be carried in the arms when it's 15. Die Mutter liebt das schwache kleine Baby, aber sie wird nicht glücklich sein, wenn sie das schwache kleine Baby mit 15 Jahren immer noch auf dem Arm tragen muss. Think about it. Denk darüber nach. So we have to learn that there will always be people around us who are weak and we will be very tolerant and kind towards them. Wir müssen also lernen, dass es immer schwache Menschen um uns geben wird und wir werden sehr freundlich und tolerant gegenüber ihnen sein. Look what it continues to say and this verse has been guiding for my life. Schau, wie der Vers weitergeht. Dieser Vers hat mein Leben geprägt. Forgiving one another. Und vergebt einander. And I'm so glad it doesn't stop there. Und ich bin so froh, dass der Satz nicht dort endet. I've heard so many people say, you know, I've forgiven them, but I can never forget what they did. Ich habe so viele Menschen sagen hören, weißt du, ich habe ihnen vergeben, aber ich kann nicht vergessen, was sie getan haben. You know, I've forgiven them, but I want you to know they didn't deserve it. Ich habe ihnen vergeben, aber ich will, dass du weißt, dass sie es nicht verdient haben. Look, Paul is exhorting us exactly how we have to forgive. Paulus ermahnt uns genau, wie wir vergeben müssen. Forgive one another in the same way. That's beautiful. Und vergebt einander so wie. Das ist wunderschön. That you have been graciously forgiven by Jesus Christ. Wie Jesus Christus euch gnädig vergeben hat. Ask us a very simple question. Stelle dir eine ganz einfache Frage. Would you like Jesus to forgive you the same way that you forgive others? Willst du, dass Jesus dir genauso vergibt, wie du anderen vergibst? I have forgiven my brother, you know. I've forgiven my pastor. I've forgiven my friend. I've forgiven my boss. Ich habe meinem Bruder vergeben. Ich habe habe meinem Pastor vergeben. Ich habe meinem Freund vergeben. Ich habe meinem Chef vergeben. And then we constantly talk in accusing way what they've done against us. Und dann reden wir ständig anklagend darüber, was sie uns getan haben. Forgive one another in the same way you have graciously been forgiven by Christ Jesus. Und vergebt einander, so wie Jesus Christus euch gnädig vergeben hat. Imagine heaven. Stell dir den Himmel vor. You start to pray in the morning. Du fängst am Morgen an zu beten. And you approach God. Und näherst dich Gott. And then suddenly you have a glimpse of heaven. Und dann haben wir plötzlich einen Hauch vom Himmel. You see God on his throne and his son Jesus Christ at his right hand. Du siehst Gott auf seinem Thron und seinen Sohn Jesus Christus zu seiner rechten Hand. And God says, hey, it's beautiful. My son, my daughter are praying right now. Let's listen. Und Gott sagt, hey, es ist schön. Mein Sohn, meine Tochter beten gerade. Lass uns zuhören. And Jesus says, und Jesus sagt, you know, I've forgiven them, Father, but do you remember what they did yesterday? Weißt du, ich habe ihnen vergeben, aber weißt du noch, was sie gestern getan haben? I mean, yesterday what they did was sin. Was sie gestern getan haben, war Sünde. And then there is a conversation between the Father and Jesus about your sin and your past. How would you like that? Und dann gibt es ein Gespräch zwischen dem Vater und Jesus über deine Sünde und deine Vergangenheit. Wie würde dir das gefallen? That's a horrible thought. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Well, we are told that we have to forgive exactly how we've been forgiven by Jesus. And he doesn't remember our sins. No more. Uns wird gesagt, dass wir genauso vergeben müssen, wie uns Jesus vergeben hat, und er erinnert sich nicht mehr an unsere Sünden. Do you know what's very interesting? Weißt du, was sehr interessant ist? The Bible says he doesn't remember our sins anymore. He doesn't say he doesn't remember anything about what we've done. Die Bibel sagt, dass er sich nicht mehr an unsere Sünden erinnert. Es heißt nicht, dass er sich an nichts erinnert, was wir getan haben. He changed his memories about the sin that I've committed. Er hat seine Erinnerungen an die Sünde, die ich begangen habe, geändert. Now he remembers the work of grace that Jesus has done. Jetzt erinnert er sich an das Werk der Gnade, das Jesus getan hat. There is a huge difference if you remember what other people have done against you. Or if you hold the memory. Es ist ein großer Unterschied, ob du dich daran erinnerst, was andere Menschen dir angetan haben, oder ob du die Erinnerung daran behältst. See, if you remember it from the point of view you have completely forgiven like Christ is forgiven. Wenn du dich aus der Perspektive erinnerst, dass du vollständig vergeben hast, so wie Christus vergeben hat. Then you remember what they did, but not in the sense of you are holding it against them. Dann erinnerst du dich an das, was sie getan haben, aber nicht in dem Sinne, dass du es ihnen vorhältst. But if you hold on to the sinful and painful memory, then I doubt whether you actually have really forgiven. Aber wenn du an der sündhaften und schmerzhaften Erinnerung festhältst, dann bezweifle ich, ob du wirklich vergeben hast. You know, and this has really, really helped me personally. Und das hat mir wirklich persönlich sehr geholfen. Like, I remember my abuse, but I don't hold on to a memory of sin against me. Ich erinnere mich an meinen Missbrauch, aber ich halte keine Erinnerung an die Sünde gegen mich aufrecht. In fact, I've become close friends with one of the people who abused me until today. Tatsächlich bin ich bis heute eng mit einem der Menschen befreundet, die mich missbraucht haben. Think about this. Denk darüber nach. That's true forgiveness that we have to constantly extend to everybody around us. Das ist wahre Vergebung, die wir ständig auf alle um uns herum ausweiten müssen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.